Jahren mit tausend Höllenhunden. Und täglich reißen sie Germanien neue Wunden. Roma Imperial, Roma Imperial, Roma Imperial, Germanien wird die Sklave sein. Roma Imperial, Roma Imperial, Roma Imperial, hörst du unsere Krieger schreien? Durch Rom statt Mauern brechen.